die HolländerInnen auf Campingplätzen überall in Italien oder in Westfrankreich, in der Lüneburger Heide und an der kroatischen Adria und die EngländerInnen in ihren Ferienhäusern auf der anderen Seite des Ärmelkanals, wo sie bruchstückhaft Français sprechen und Croissant und Pain au Chocolat reinfressen. Oder an der Nordostsee Fischbrötchen mit Bismarck-Hering, ja, der mit den fünf Bällen spielt. Naja, und selbst die deutschen UrlaubsfreundInnen wollen häufig dorthin, wo das Essen interessant schmeckt, das Gras anders grün ist und die Badegewässer etwas klarer sind oder wärmer oder kälter oder die Berge höher als in und um Sonneberg in Thüringen. Sonniger ist es aber in Offenburg, Pforzheim, Karlsruhe, Kempten im Allgäu und Freiburg im Breisgau. Dascha, Datsche, Fliegenklatsche, in Schlanz sind die Erdbeeren auf den Selbstpflückfeldern auch schon reif. Manchmal gibt es neben diesen ein Labyrinth aus Stroh. Und zum Zwetschgendatschi am Sommersonntag die Waldmeisterinnenbrause. Kirschkern ausspucken vielleicht manchmal und Himbeeren, Berem besser als Baller Ballermann, Wasserball und Frisbee am Baggerseeufer, Aufblasflamingo, Schlauchboot und der Spaß hat kein Sommerloch. Manche oder viele bleiben ja jedenfalls auch zu Hause. Urlaub auf Balkonien, wer kennt's nicht? Terrassien klingt nicht so attraktiv oder vielleicht Wintergartien? Und warten dann darauf, dass sie die Übergangsjacke endlich zum Wintermantel hängen können und die Eiszielerin durchgehend öffnet. Und die kühlschrankkalte Fruchtbowle steht dann bald bereit mit den Ananas- und bananenförmigen Eiswürfeln und Sangria mit dem auch eiskalten Wein und Zimt und an der abwischbar beschichteten Plastiktischdecke hängen diese lila Trauben und grünen Äpfel zum Beschweren, falls ein Sommersturm aufkommt. Fürs extremere Bewegen gibt es auch bereits früher im Jahr die SommerfrischlerInnen, die Anfang Mai schon bei 11 Grad Wassertemperatur ihre jünger als sie gebliebenen Stahlkörper in den Voralpensee getaucht haben, um sich unverbraucht, neu, vital und einfach kühl zu fühlen. PS, Kaltbaden ist ansonsten ja auch das geupdatete, krassere Kneipen für die jüngeren Immunboost-Affinen. Ja, und gar allen geben die gelbe Sau oben im Himmel und der lausachte Sommerwind Auftrieb, um fit zu werden und zu bleiben für die bald lebenslange Lohnarbeit.